Die Suche nach Arbeit wird heute selbst als eine Arbeit betrachtet, in der man besser oder schlechter performen kann. Wer schlecht performt, der bekommt eben noch weniger Geld, weniger sogar als das Minimum. Wenn die Agentur für Arbeit Zahlen dazu herausgibt, wie viele Arbeitslose es in Deutschland gibt, dann unterschlägt sie meist diejenigen, die zwar auch in der durch Hartz IV erzeugten Armut leben, aber gerade irgendeine Form von Beschäftigung haben. Zum Beispiel zählen Menschen, die an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme teilnehmen, nicht als arbeitslos. Meine Eltern haben viele dieser Maßnahmen gemacht. Einmal kam mein Vater, der übrigens Abitur hat, zurück und zeigte mir Zettel, auf denen er Bauernhoftiere beschriftet hatte, den ganzen Tag lang. Kuh, Kalb, Schwein, Ferkel. Er galt in dieser Zeit nicht als arbeitslos, sondern als unterbeschäftigt im engeren Sinne. Wenn man die Zahl dieser Unterbeschäftigten und der Arbeitslosen zusammennimmt, waren im Mai 2019 genau 3.168.286 Menschen in Deutschland abhängig von Arbeitslosengeld. Das sind etwa 900.000 mehr, als von der Arbeitsagentur zeitgleich als arbeitslos geführt wurden. All diese Menschen fühlen sich in der Welt zumeist fremd. Sie nehmen nicht am Kapitalismus teil, weil sie kein Geld besitzen, das sie gegen irgendetwas tauschen könnten, das Spaß macht. Sie sind Menschen, von denen wir annehmen, dass sie falsch leben. Denn wir legen an Arbeitslose die gleichen Maßstäbe an, wie an Menschen, die arbeiten. Das ist dumm und es ist schädlich.